Good morning, my dear friends. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, meine lieben Freunde. We will continue our journey through Romans chapter 8. Wir setzen unsere Reise mit Römer 8 fort. And now we are at verse 11. Wir sind nun bei Vers 11. And guys, remember, we are going on purpose through the Passion Translation. Und denkt daran, dass wir mit Absicht durch die Passion-Übersetzung gehen. So here is what verse 11 says. In Römer 8, 11 steht: Yes, God raised Jesus to life. Ja, Gott hat Jesus zum Leben erweckt. And since God's Spirit of Resurrection lives in you, und da Gottes Geist der Auferstehung in dir lebt, He will also raise your dying body to life by the same Spirit that breathes life into you. Wird er auch deinen sterbenden Körper zum Leben erwecken durch denselben Geist, der dir Leben einhaucht. So, look at this powerful truth. Schau dir diese starke Wahrheit an. God raised Jesus to life. Gott hat Jesus zum Leben auferweckt. And the same Spirit of Resurrection life is now inside of us. Und derselbe Geist des Auferstehungslebens ist jetzt in uns. Many people don't understand how powerful that resurrection spirit is. Viele Menschen verstehen nicht, wie kraftvoll dieser Geist der Auferstehung ist. This spirit is much more powerful than the spirit that raised Lazarus from the dead. Dieser Geist ist viel mächtiger als der Geist, der Lazarus vom Tod auferweckt hat. And I will explain to you why. Und ich erkläre dir warum. Because when Lazarus died and Jesus resurrected him from the dead, als Lazarus starb und Jesus ihn vom Tod auferweckte, death was not conquered, it was just pushed out. War der Tod nicht besiegt, er wurde nur hinausgezögert. So it was wonderful that Lazarus was dead for 4 days and then resurrected. Es war wunderbar, dass Lazarus 4 Tage lang tot war und dann wieder auferstand. But afterwards Lazarus died again. Aber danach starb Lazarus wieder. But the power that raised Jesus from the dead, die Macht, die Jesus vom Tod auferweckt hat, has actually conquered death once and for all. Hat den Tod tatsächlich besiegt, ein für alle Mal. You see, the Bible tells us in the book of Revelation, im Buch der Offenbarung sagt uns die Bibel, that Jesus has overcome death. He has the keys to Hades and death. Dass Jesus den Tod überwunden hat. Ihm gehören die Schlüssel des Todes und des Hades. You see, Jesus was not only physically dead, but spiritually dead. Jesus war nicht nur körperlich tot, er war auch geistlich tot. Remember, death does not mean stop to exist, but separation. Denk daran, dass der Tod nicht bedeutet, dass man aufhört zu existieren, sondern dass man getrennt wird. So Jesus was completely separated from God. Jesus war von Gott vollkommen getrennt. Because he became sin for us. Da er für uns zur Sünde wurde. Therefore, the death had a grip on Jesus. Deshalb hatte der Tod Zugriff auf Jesus. Because the penalty of sin is death. Denn die Strafe für Sünde ist der Tod. So I can imagine this picture so perfectly. Ich kann mir dieses Bild so perfekt vorstellen. Jesus, the Bible says, went 3 days down to Hades. Jesus ging, so sagt es uns die Bibel, 3 Tage lang in den Hades. To the place of terrible, terrible darkness. An den Ort der schrecklichen, schrecklichen Dunkelheit. And I can imagine the devil dancing around and celebrating because he thought he had Jesus. Und ich kann mir vorstellen, wie der Teufel tanzte und feierte, weil er dachte, er hätte Jesus. And suddenly after 3 days. Und plötzlich nach 3 Tagen. The Spirit of God in its highest form of power. Der Geist Gottes in seiner höchsten Form der Macht. The Spirit of Resurrection. Der Geist der Auferstehung. Entered into Hades. Betritt Hades and brought life to Jesus. Und brachte Jesus das Leben. And Jesus turns to the devil. Und Jesus schaute den Teufel an. And he says, party over. Und sagte, die Party ist vorbei. Give me the keys to Hades and to death. Gib mir die Schlüssel zum Hades und zum Tod. Because Jesus has conquered death. Denn Jesus hat den Tod besiegt. He never again died after this. Danach ist er nie wieder gestorben. So here is my question. Hier kommt meine Frage. What would happen if every Christian would believe this truth? Was würde passieren, wenn jeder Christ diese Wahrheit glauben würde? What would happen if every Christian believes that inside of me is that same power? Was würde passieren, wenn jeder Christ glauben würde, dass in ihm dieselbe Kraft ist? We would never stress again about anything. Wir würden uns nie wieder wegen irgendetwas aus der Ruhe bringen lassen. We would begin to walk in that power. Wir würden anfangen, in dieser Macht zu leben. We would never allow sin to captivate us again. Wir würden nie wieder zulassen, dass die Sünde uns gefangen nimmt. Because we would by faith access that incredible power. Weil wir durch den Glauben Zugang zu dieser unglaublichen Macht hätten. And Paul is so clear. Und Paulus ist so klar. He says, and since God's spirit of resurrection lives in you. Er sagt, und da Gottes Geist der Auferstehung in dir lebt, he will also raise your dying body to live by the same spirit that breathes in you. Wird er auch deinen sterbenden Körper zum Leben erwecken durch denselben Geist, der dir Leben einhaucht. So first of all, we have a hope beyond the grave. Death has no more power over us. Zunächst einmal haben wir einen Glauben jenseits des Todes. Der Tod hat keine Macht mehr über uns. This is why I don't understand how Christians handle death. Deshalb verstehe ich auch nicht, wie Christen mit dem Tod umgehen. They handle death like it's the end. Sie gehen mit dem Tod um, als wäre es das Ende. But it's never the end. Aber der Tod ist nie das Ende. It is simply a separation of my spirit from my body. Es ist einfach eine Trennung meines Geistes von meinem Körper. And that resurrection life that's inside of me will take me to a new heavenly home. Und dieses Auferstehungsleben, das in mir ist, wird mich in ein neues himmlisches Zuhause bringen. And there I continue my victorious life with Jesus forever. Und dort setze ich mein siegreiches Leben mit Jesus für immer fort. There is a spirit breathing inside of you right now. In diesem Moment atmet ein Geist in dir. And it's the spirit that raised Jesus from the dead. Und es ist der Geist, der Jesus vom Tod auferweckt hat. And God desires that you learn to believe in that and connect with that spirit and live your life. Gott wünscht sich, dass du das glaubst und du dich mit diesem Geist verbindest und dein Leben lebst. But you know, many times we're not even aware of what's going on. Weißt du, oft sind wir uns gar nicht bewusst, was vor sich geht. When we pass through a problem, our first thoughts are defeat. Wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, sind unsere ersten Gedanken eine Niederlage. What would be if our first thought would be the highest power is inside of me? Was wäre, wenn unser erster Gedanke sein würde, die höchste Macht ist in mir? Why do we try to always find the solution to our problems from the outside? Warum versuchen wir immer eine Lösung für unsere Probleme außerhalb zu finden? When in reality it is on the inside. Wenn in Wirklichkeit es im Innen ist. Inside of us. In uns. Is that power? Ist diese Kraft. It's available for you and for me. Sie ist für dich und für mich verfügbar. Let's learn to trust it, to believe it, and to live by it. Lerne, ihr zu vertrauen, an sie zu glauben und danach zu leben. And as we do, und wenn wir das tun, we will become an unstoppable force in the hands of God. Werden wir zu einer unaufhaltsamen Macht in Gottes Hand. So today, heute, here's what you do. Machst du Folgendes. You keep telling yourself, inside of me is the power that raised Jesus from the dead. Du sagst dir immer wieder, in mir ist die Kraft, die Jesus vom Tod auferweckt hat. And convince your heart from this truth. Und überzeuge dein Herz von dieser Wahrheit. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.